Bitişen. Einhören mit, alles klar. So. Okay. Guten Abend. Ehlitz ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und werde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit verstanden? Ja, sicher, natürlich, klar. Ja, gut. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Albert Lahm. Albert Lahm. Lahm, A-H-M. Okay, L-A-H-M. Genau. Okay, klar. Und wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 47 Jahre alt, bin geboren am 14.06.75. Ja, Herr Lahm, Sie sind 47 Jahre alt. Genau. Ob ich richtig verstanden habe, okay. Und wie groß sind Sie, Herr Lahm? Ich bin 1,75 Meter. 75, okay. Wie viel wiegen Sie, wenn ich fragen darf, Herr Lahm? Ich wiege jetzt 80 Kilo. Jetzt 80 Kilo. Alles klar. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun, Herr Lahm? Ja, also, wissen Sie, mir geht es eigentlich seit Wochen jetzt schlecht. Ich erkenne mich selber nicht wieder. Und zwar. Entschuldigung, Herr Lahm, ich konnte Akustik nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Ja, seit einigen Monaten fühle ich mich schlecht. Und zwar fühle ich mich so, so gebremst. So, ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwas zu arbeiten. Und ich fühle mich auch so körperlich schwach. Ich merke das, wenn ich die Treppe hochlaufe. Ach, das fällt mir schwer. Und ich habe auch überhaupt gar keine Lust, irgendwie rauszugehen und auch an die Arbeit zu gehen oder was im Garten zu arbeiten. Und so kenne ich mich überhaupt gar nicht. Und das wird halt immer schlimmer. Ja, verstehe, Herr Lahm. Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden haben, wie Schwindelig, Übelkeit oder solche Symptome? Schwindel habe ich eigentlich nicht. Was mir aufgefallen ist, dass ich immer friere. Und also jetzt gerade diese zunehmende Kälte, also da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Und was mir auch aufgefallen ist, dass mir mein Gesicht so anschwillt und auch die Füße schwellen an. Okay, morgens haben Sie Gänsehaut? Ja, bitte schön. Ja, also haben Sie Gänsehaut? So geschwollenes Gesicht und am Abend oder über Tag schwellen mir die Füße an. Herr Lahm, haben Sie auch verschwommenes Sehen? Schlecht sehen kann ich nicht. Nö, das habe ich keine Probleme eigentlich. Kein Problem. Haben Sie irgendwelche woanders beim Herz bemerkt? Beim Herz? Veränderungen? Ja, genau. Ja, genau. Rhythmusstörungen oder... Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen, okay. Nein. Haben Sie irgendwelche Atemprobleme, Atemnot oder müssen Sie Schnaufpause machen? Nein, sowas eigentlich nicht. Nein, ich bin nur, man würde fast sagen, wie ein Faultier. Also ich komme langsam in die Gänge und ich bin müde und ich schlafe so schnell ein, wenn ich irgendwo sitze und einen Moment warten muss. Ja. Ja, verstehe. Im Sommer müssen Sie Wärmekleidung anziehen? Haben Sie solche Beschwerden? Ja, ganz so schlimm nicht. Aber jetzt mit zunehmender kühler Witterung merke ich, dass ich das überhaupt nicht haben kann, dass ich mich sehr warm anziehen muss. Ja, verstehe. Okay, aber haben Sie noch irgendwelche Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nee, das habe ich nicht. Was bekannt ist, dass ich ein bisschen so eine Schlafapnoe habe. Ich habe Polypen in der Nase und So. deswegen schlafe ich, also habe ich so Atemaussetzer in der Nacht. Ich habe mal eine Zeit lang solche Maske getragen in der Nacht, damit ich forciert atme. Aber ja, das ist mir jetzt auch alles zu lästig. Da kann ich auch nicht so gut mit schlafen. Und deswegen habe ich das wieder sein Okay. gelassen. Seit wann brauchen Sie dieses Gerät? Ach, das habe ich verschrieben bekommen schon vor ein paar Jahren, aber ich benutze es gar nicht mehr, weil mir das so lästig ist. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Herr Lahm, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang, wie zum Beispiel Beim Wasserlassen Verstopfung? nicht, aber ich bin immer verstopft. Verstopft. Okay, verstehe. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente oder Saft dagegen? Ja, ich nehme so Lactulose-Sirup. Okay. Hat das Ihnen geholfen? Das bringt dann ein bisschen was. Ich nehme das halt bei Bedarf, ne? Ist klar. Herr Lamm, Sie haben schon gesagt, dass Sie können nicht so lange Strecke laufen. Sie müssen Ja. immer Pause machen. Wie lange können Sie laufen? Ach, ich kann schon einen Kilometer gehen, aber es ist halt mühselig so, ne? Ah, okay, aber muss langsam immer. Verstehe. Ja, also ich merke das halt, Habe dass mir das früher viel leichter gefallen ist und jetzt fällt es mir sehr schwer. Okay. Haben Sie irgendwelche Auslöser bemerkt für diese Beschwerden? Nein, das kann ich gar nicht sagen. Das hat sich so angeschlichen. Das ist immer schlechter geworden. Okay. Haben Sie irgendwelche Schluckprobleme im Hals Nein, oder? nein. Eigentlich so richtige, so wie bei Halsschmerzen oder so Schluckprobleme habe ich nicht. Nein. Haben Sie irgendwelche Schwellung bemerkt im Hals? Ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht so drauf geachtet. Aber wo Sie sagen Schwellung, also was mir aufgefallen ist, ich habe in den letzten paar Monaten ordentlich zugenommen, obwohl ich eigentlich So gar genau, nicht, okay. ja, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich so viel mehr gegessen habe, aber ich habe 4 Kilo zugenommen in 4 Kilo, letzter so Zeit. genau. Was meinen Sie genau in letzter Zeit? In diesem Ja, Monat also oder? ungefähr so in 3 Monaten. Okay. Herr Lamm, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Nee, regelmäßig eigentlich gar nichts. Was ich regelmäßig benutze, ich habe so ein Ekzem am Kopf, so eine Schuppenbildung und dann nehme ich immer so ein Spezial-Shampoo, Ah, okay. Ketozolin-Shampoo. Aber das ist das Einzige, was ich regelmäßig benutze und alles andere nehme ich nur, also irgendwas gegen Kopfschmerzen zum Beispiel, nehme ich mal Aspirin. Oder eben diesen Okay. Lactulose-Sirup, wenn ich merke, dass ich nicht zur Toilette kann. Okay. Haben Sie oft diese Kopfschmerzen oder selten, gelegentlich? Ja, also wenn ich viel am Schreibtisch gesessen habe, dann habe ich so vom Nacken ausgehend Okay. oft Kopfschmerzen. Ah, okay, verstehe. Was machen Sie dann beruflich? Ich arbeite in der Forstverwaltung. Wie bitte? In Könnten der Sie wiederholen? Forstverwaltung. Wir sind also Postverwaltung. zuständig für die Wälder, für die Wälder in unserem Bundesland. Und das muss halt ja auch alles verwaltet werden. Und da bin ich tätig. Belastet das Sie, oder? Sie sind zufrieden? Nein, eigentlich ist das ein interessanter Job. Manchmal habe ich auch Außentermine, aber bei den Außenterminen merke ich das jetzt eben auch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dass ich sozusagen einschlafe am Steuer. Ja? Da muss ich mich mit Mühe wach halten. Ja, ja, verstehe. Ja, klar. Haben Sie irgendwelche Schwellungen an Ihre Beine? Ja, an den Füßen. Das hatte ich gleich am Anfang gesagt, ja. Dass ich so am also über Tag geschwollene Füße habe, ja. Okay. So, Herr Lam, wurden Sie schon mal operiert? Nee, eine richtige Operation habe ich eigentlich noch nicht gehabt, nein. Okay. Rauchen Sie? Nein, seit 9 Jahren rauche ich nicht mehr, aber davor habe ich mal eine Weile gut geraucht, ja. Okay, können Sie etwas Näheres erzählen davon? Ja, also ich denke mal so 20 Jahre lang habe ich ein Päckchen am Tag geraucht. Wie viel Schachtel am Tag? Entschuldigung. Eine Packung am Tag. Okay. Trinken Sie Alkohol? Oh. Ja, Alkohol. Also ich trinke regelmäßig abends 1 bis 2 Flaschen Bier. Abends 2. So, 1 bis 2, okay. Mhm. Herr Lam, bitte nehmen Sie meine jetzige Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Das muss ich Ihnen stellen. Haben Sie schon einmal irgendwann in Ihrem Leben mit Drogen etwas Erfahrung? Mit Drogenerfahrung? Nein, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Okay, nein. Okay, alles klar. Gut. Haben Sie Allergie? Ja, ich habe eine Allergie auf Pferdehaare. Pferdehaare? Mhm. Okay. Und dann bin ich auch empfindlich auf ein Medikament, auf Diclofenac. Bei beiden kriege ich also einen Hautausschlag und deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Pferdhaare kann ein bisschen im Wälder Schwierigkeit bringen. Ist das so? Oder? Nochmal bitte? Pferdhaare haben Sie schon gesagt. Ja. Sie reagieren allergisch gegen Pferdehaare. Pferdehaare, Sie, ja. Arbeiten, und ich arbeite in der Forstverwaltung, genau. Ja, das ist auch aufgefallen. Ja, aber ich arbeite eigentlich überwiegend im Innenbereich, also im Verwaltungsbereich. Aber bei den Außenterminen, da hat man das auch festgestellt, dann, dass ich darauf allergisch bin. Ja. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente dagegen? Wenn so nein, ich gehe dem aus dem Weg und dann ist es gut. Ne? Okay, alles klar, gut. Sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Gegen Corona bin ich vollständig geimpft, ja. Also und, dreimal. Ne? Kinderheit und gegen Krankheit, Kinderkrankheit? Ja, seinerzeit bin ich natürlich gegen alles geimpft worden und ob jetzt da alles auf dem aktuellen Stand ist, aber ich glaube, dass ich da ziemlich gut versorgt bin. Ja, super. Herr Lam, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Ja, okay. Ja, haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind, ja. Ein Kind. Mhm. Ist es auch gesund? Mein Sohn ist gesund, ja, zum Glück. Mhm. Ja, super. Gut. Sie leben zusammen, oder? Wir leben in der Familie zusammen, ja, klar. Mhm. Ja, super, das ist gut. Und ist Ihre Frau irgendwelche Veränderung von Ihnen bemerkt? Ja, die sagt natürlich angesprochen? Auch. Ja, meine Frau sagt auch, also mein Gott, was ist denn los mit dir? Geh doch mal zum Arzt, du bist so lahm und kommst gar nicht Genau. in Gang und immer muss man alles fünfmal sagen, damit was passiert. Eigentlich hat sie mich so ein bisschen geschubst, dass ich zum Arzt gehe. Ja, verstehe. Gut. Herr Lamm, ich denke, ich habe schon meine alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ach, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich Ihnen noch erzählen könnte. Also, ich habe Ihnen ja geschildert, wie mein Problem ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Woran liegt denn das? Ja, bis jetzige Angaben habe ich natürlich eine Vermutung. Möglicherweise haben Sie eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber müssen wir sicher sein mit Laboruntersuchungen und körperlichen Untersuchungen. Ich kann Ah, okay. jetzt so sagen. Okay. Okay, Herr Lam, das war's von meiner Seite. Familienanamnese, bitte. Entschuldigung, ja, vielen Dank, Herr Kollege. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater lebt noch, aber meine Mutter ist vor gar nicht langer Zeit verstorben. Ja. Woran ist sie gestorben, wenn ich fragen darf? Die hatte einen akuten einen Herzstillstand, hat der Arzt gesagt. Also Okay. eigentlich war da nichts bekannt, dass die irgendwie schwer krank ist. Und ja, wahrscheinlich hat sie heimlich still und leise irgendwie so eine Herzkrankheit entwickelt. Aber ja gut, sie war jetzt auch nicht mehr jung, die war jetzt auch schon deutlich über 70. Und ja. Aber mein Vater lebt noch. Hat Ihr Vater irgendwelche Erkrankungen? Ja, der hat tatsächlich so eine ein bisschen besonderbare Erkrankung. Der hat eine Nebennierenschwäche. Also die Nebennieren funktionieren nicht so gut. Und damit ist so die Hormonsteuerung irgendwie problematisch. Okay, verstehe. Okay. Und haben Sie Geschwister, Herr Ja, Lamm? ich habe einen Bruder. Ist er auch gesund oder hat er Nein, leider ist irgendwelche? der gar nicht gesund. Der hat Darmkrebs und ist aber in Okay, Behandlung es tut mir jetzt. leid. Es tut mir leid. Herr Lamm, jetzt habe ich mich erinnert, ein paar Fragen. Schlafen Sie gut oder ausreichend? Ja, also. Ich glaube, zurzeit schlafe ich mehr als ausreichend, ja, weil ich immer so müde bin. Aber die Schlafqualität ist halt nicht so gut, weil ich eben immer noch diese Atemaussetzer habe. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem, ja. Ja, bestimmt. Okay. Alles gut. Ja. Herr Lam, das war's jetzt von meiner Okay. Seite. Haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen? Nee, ich glaube, jetzt kann ich wirklich nichts weiter mehr erzählen. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie in Okay. letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Konzentrationsschwäche haben? Konzentrationsschwäche ist ja eigentlich das, was er auch beschrieben hat, ja. Er hat es nicht so genannt. Er hat es nicht so genannt, aber könnte man so beschreiben, ja. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen gewesen? War ich noch nicht, sonst, also ich bin jetzt hier das erste Mal. Ähnliche Beschwerden haben Sie? Vorher? Ja. Vorher habe ich solche Beschwerden eigentlich nicht gehabt, nein. Ihre Beschwerden sind langsam aufgetreten. Genau, das hat er auch so geschildert, ja. Das fing langsam an und wurde immer schlechter. Das was? Können wir anfangen, als das Geschke, Mehmet? Ja, es wäre besser einige Minuten nachher, aber... Naja, machen wir doch. Lassen Sie sich doch Zeit. Okay. Machen Sie ruhig in Ruhe und sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Alles gut. Okay, vielen Dank. Wir laufen ja nicht weg. Dr. Günther, Sie kennen den Fall, ne? Ja. Sie haben den selber gemacht am 15. Januar. Habe ich hier stehen. Ja. Ich Stimmung fragen, haben wir Fragen? Stimmung war das nicht. Stimme war gefragt. Ja. Jemand hat gefragt, ob sich meine Stimme verändert hat. Das ist natürlich eine Frage, die man selber nicht gut beantworten kann, weil man seine eigene Stimme ja nicht richtig hört. Aber der Doktor hat ja eine interessante Frage gestellt. Er hat ja gefragt, ist Ihrer Frau was aufgefallen an Veränderungen? Das fand ich eine super gute Frage. Ja. Und gerade in dem Zusammenhang. Und die hätte vielleicht gesagt, dass sich die Stimme verändert hat, ne? Möglicherweise, keine Ahnung. Aber ist nicht ausdrücklich erwähnt. Ne? Sie haben gesagt, einige Monate. Drei Monate. Einige Monate. Was bedeutet einige Monate? Ein Monat, drei Monate, fünf Monate? Drei Monate. Einige? Also, hier ist konkret gesagt drei Monate. Aber ich denke mal, kein Patient kann das so konkret fassen, dass er sagt, am Tag X habe ich das erste Mal gemerkt. Ja? Wann merken Sie, dass Sie schlapp sind oder müde sind? Das schleicht sich ja so an. Ja. Ja? Und am Anfang nimmt man Symptome nicht ernst oder man nimmt sie kaum wahr. Und wenn man dann so, wenn es dann gar nicht besser wird, dann sagt man mit einmal, hey, das ist doch jetzt schon tagelang, dass ich so müde bin und so schlapp bin. Und dann irgendwann kommt man dahin, dass man sagt, hey, das ist doch nicht normal. Ne? Ja. Und insofern denke ich mal, dass kein Patient Ihnen das auf den Tag sagen kann, wie lange sowas schon ist. Es ist schon längere Zeit, hier jetzt drei Monate. Ja. Und in der Zeit hat er ja auch seine Gewichtszunahme registriert. Ne? Okay, Dankeschön. Bitte schön, Mehmet. Ja, jetzt kann ich versuchen. Okay, gut. Guten Abend, Frau Oberärztin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Aber natürlich. Ja, danke. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen über eine neue Patientin berichten. Ein 47-jähriger Patient, Herr Lahm, hat sich heute bei uns wegen seit drei Monaten allmählich aufgetretene progredierende und bestehende Müdigkeit vorgestellt. Darüber hinaus klagte er über Schwierigkeiten beim Treppen hochgehen und lange Strecke laufen. Er könne lange Strecke laufen, aber nicht schnell wie früher. Zusätzlich habe er bemerkt, dass ihr Gesicht ein bisschen geschwollen oder ödematöse Gesichter habe und ödematöse Beine habe. Laut dem Patienten habe er in 3 Monaten um circa 4 Kilo zugenommen. Mhm. Und der Patient leidet an auch Konzentrationsstörungen. Und noch was? Gucken Sie mal. Und Kälte, ja, Kältegefühl. Ja, er habe immer Kältegefühl. Mhm. Also er friert. Mhm. Er friert, ja. Mhm. Und die Fragen nach Herzklopfen oder Atemproblemen wurden verneint. Aber seit ein paar Jahren musste er wegen Schlafapnoe ein Gerät, Beatmungsgerät, kann man auch so sagen, oder? Beatmungsgerät nutze. Wahrscheinlich CPAP oder BIPAP. Mhm. Ja. Er habe Schlafstörungen wegen Apnoe. Ja. Und er habe Haut, wahrscheinlich trockene. Er erwähnt nicht genauso, aber ich musste fragen, ob er trockene Haut habe. Aber er erwähnt von Hautproblemen. Mhm. Ja. Und vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Obstipation. Dagegen nutze der Patient Lactulose und das hat dagegen ein bisschen geholfen. Und er nehme Aspirin bei Bedarf wegen Kopfschmerzen, aber das war nicht unauffällig. Und er habe Kopfhautprobleme, deswegen nutze er bestimmte Shampoo. Ja, ja, genau. Und er rauche vor 10 Jahren. Er ist Ex-Raucher. Ex-Raucher, okay. Seit wann raucht er nicht mehr? Seit 10 Jahren raucht er nicht mehr. Mhm. Rauche er nicht mehr. Aber vorher für 20 Jahre lang rauche er ein Päckchen. Also 20 Päckchen. Mhm. Ja, genau, 20 Päckchen, genau. Mhm. Und er reagiere allergisch gegen Pferdehaare. Und gegen Diclofenac. Mhm. Und die Allergie äußert sich als Hautausschlag, Exanthem. Mhm. Ja. Familienanamnese war auch auffällig. Sein Vater habe Adrenaldrüse-Probleme, Nebennierenprobleme, Adrenalhormonprobleme. Deswegen nehme er Hormontablette. Und Mutter sei verstorben an akutes Herzproblem. An einem akuten Herzproblem. Mhm. Ja, genau. Und sein Bruder leidet an Kolonkarzinom. Mhm. Die anamnestische Angabe war so, und die anamnestischen Angaben vor allem Beinödeme und chronische Müdigkeit lassen eine Hypertyreose vermuten. Mhm. Was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Differentialdiagnostisch. Anämie kann sein. Oder Vitaminmangel kann sein. Ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Und was wäre noch denkbar? Depression kann genau auch sein. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Mhm. Gut. Was machen Sie mit dem Patienten jetzt? Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich... Was machen Sie diagnostisch? Entschuldigung. Zur weiteren Abklärung werde ich den Patienten körperlich ausführlich untersuchen. Gut, worauf achten Sie dabei? Haut- und Beinödeme und Herzgeräusche. Und Kopfhaaränderungen. Haaränderungen werde ich ja bemerken. Und worauf achten Sie noch? Die Nagel kann ich auch achten. Fingernägel, ja, okay. Und ja, was noch? Im Rahmen der körperlichen Untersuchung. Augen und Augen. Ja, ich meine jetzt auch was anderes. Keratokonus als Komplikation kann okay kommen. Ich dachte jetzt noch an was anderes. Einmal, was erwarten Sie beim Abhorchen des Herzens? Was erwarten Sie da? Nicht beschleunigte. Ist der eher schnell oder ist der eher langsam? Langsamer, ja, langsamer. Der ist eher langsam, ja. Ja, ne? Also langsam, wir erwarten ja eine Bradykardie. Ja, genau. Und dann, was machen Sie noch? Was kann ich noch tun? Als Labor, meinen Sie, oder körperlich? Nee, ich meine es nochmal bei der rein körperlichen Untersuchung, Sie mit Ihren Händen sozusagen machen. Ja, Turgotonus kann ich kontrollieren, Ödeme, Beine, beide Beine drücken und die Ödem kontrollieren. Und die Tendonreflexe und kontrollieren. Die Reflexe, darauf wollte ich raus. Ja, genau. Ne? Die Reflexe sind langsamer. Ja. Genau, dass der langsam reagiert. Genau, ja. Sehr schön. Gut. Ja, Labor, was machen Sie da? Blutbild werde ich veranlassen und TSH und FT4, FT3 und Schilddrüsen-Sonographie, Hals-Sonographie und Abdomen-Sonographie werde ich durchführen. Und was wäre die weiterführende Untersuchung nach der Schilddrüsen? Sonographie? Antithyroglobulin kann ich als Labor untersuchen gehen. Als Labor noch mitmachen. Mhm. Und Thyroid-Szintigraphie kann genau auch veranlassen. Das wäre die nächste Stufe, ja, genau, nach der Sono. Ne? Genau. Ja, ja. Bei einem Anamnesegespräch erwähnt nicht der Patient über Schwellung im Hals, aber es kann natürlich noch kleine Dinge befinden, ja. Ja, und wie machen Sie denn die Tastuntersuchung von der Schilddrüse? Ich stehe nach hinten von Patienten. Und, hinter dem Patienten, ja. Ich ertaste den Schilddrüse und sage, schlucken Sie bitte, dann kann ich diese Schilddrüse. Sehr gut, ja, ertasten. Wunderbar. Ja, genau. Ja, ganz genau. Gut. Ja, und was wäre die Therapie, wenn sich Ihre Diagnose bestätigt? Ja, als erster Schritt werde ich Thyroxin verschreiben. Genau. Und dann kann man eigentlich erwarten, dass es dem besser geht. Wie funktioniert das, ja. Ja, genau. Gut. Ja, super. Das ist alles wie geschmiert gekommen, ja. Hier sind noch Fragen gewesen. Ha, das wissen Sie wahrscheinlich, weil das im Schwäbischen sagt man das wirklich. Wie nennt man die Vergrößerung der Schilddrüse? Wissen Sie? Grob. Kropf, genau, das ist ein Kropf. Grob. Ja, da haben die Süddeutschen einen Vorteil, die kennen das. Ja. Ja, genau. Warum ist es in Süddeutschland mehr? Ja, ich wusste, aber jetzt kann ich daran nicht gut mich erinnern. Ein Medaille oder so etwas oder ein Schmuck. Ja, genau, Ein es Schmuck. gibt so ein, genau, so einen Ja. Halsschmuck, das Ein nennt Schmuck, man dann ja. ein Kropfband, ja. Ja. Und aber warum ist das Schilddrüsenproblem in Süddeutschland verstärkt? Einer der Hauptversorger mit Jod sind Seefische. Und natürlich haben die in Süddeutschland haben keine Seefische zum Essen oder hatten früher nicht, ja. Und Genauso wie Nordtürkei. ja, und also eigentlich ist ganz Deutschland Jodmangelgebiet, aber wir haben alle schon seit Urzeiten jodiertes Speisesalz. Und Bestimmt. damit ist das Problem eigentlich in dieser Hinsicht vom Tisch. Ja, wer sich also nicht völlig salzlos ernährt, kriegt also über seine Kochsalzversorgung regelmäßig genug Jod mit. Genau. Dann, dann haben die noch gefragt, was der Vater hat und wie das behandelt wird. Wissen Sie das zufällig, wie das heißt? Diese Nebenniereninsuffizienz? Addison Disease, Ja, super. Addison-Erkrankung, Ja, Addison-Erkrankung. perfekt. Genau, Morbus Danke. Addison, so heißt das, genau. Ja, Wahnsinn. Ich kann Sie nicht aufs Glatteis führen. Gelingt mir einfach nicht. Sie wissen alles. Ja, okay. Also, ich denke mal, Sie haben wirklich schön gefragt. Sie waren ein netter und auch den Patienten sehr zugewandter Arzt und haben gut nachgefragt, wenn irgendwas war. Sagen wir so, die Präsentation war jetzt nicht ganz so flüssig, aber auf alle Fälle alle Nachfragen hundertprozentig, ja, auch richtig verstanden und auch immer die richtigen also Begriffe und die richtigen Stichworte. Es ist alles gekommen. Also ich wüsste nicht, was man daran jetzt meckern könnte. Ja? Und mir ist auch jetzt nicht aufgefallen, dass es sprachlich irgendwelche eindeutigen Unklarheiten oder sowas gab. War eigentlich alles genauso da, wie es sein muss. Sozusagen fast nach Lehrbuch. Ja, Ja, das freut mich sehr. gut. Vielen Ich Dank. glaube, Sie können sehr zufrieden sein und Sie können sehr entspannt Ihrer Prüfung entgegenschauen. Ja, Ne? vielen Dank. Das freut mich Ja, sehr. dann Ja. hoffen wir mal, dass die Prüfer in Stuttgart wahrscheinlich, oder? In In Stuttgart? Stuttgart, ja, genau, in Ja, Stuttgart. dass sie nette Prüfer haben, ja. Und vielleicht sehen wir uns ja vorher noch mal. Ne? Entschuldigung, wie bitte? Vielleicht sehen wir uns vorher noch Ah, einmal, dass wir noch mal ja, eine hoffentlich. Möglichkeit haben. Hoffentlich, ich hoffe, Sind ja ja. noch ein paar Wochen hin.